kein Spiel, versprich sie davon nicht zu viel. Denn jeder Mensch braucht ein Ziel. Wer zu schnell nach oben wollt, der fühlt tief. Dieses Leben ist kein Spiel, versprich sie davon nicht zu viel. Denn jeder Mensch braucht ein Ziel. Wer zu schnell nach oben wollt, der fühlt tief. Ich sitze hier rum, Tag und Nacht, um einen Track zu schreiben, der euch glücklich macht. Denn solche Tracks kommen nicht von selbst. Ich nehme den Stift in die Hand und schreib, was mir gefällt. Ich habe mir schon so oft die Frage gestellt, warum das Glück nicht vom Himmel fällt. Direkt in meine Arme, dann trifft mich Gottes Licht. Manche Leute reden da von der Unterschicht. Doch, daran glaube ich nicht. Es gibt nur zwei Arten Menschen, manche schaffen's, manche nicht. Und ich sag es euch direkt ins Gesicht. Leider kam ich deswegen schon oft vor Gericht. Nein, ich beliebe nicht zu scherzen. Dafür erlitt ich schon viel zu viele Schmerzen. Manche Sachen gehen eben direkt in die Herzen. Die Leute haben kein Strom und brauchen ihre Kerzen. Dieses Leben ist kein Spiel, versprich sie davon nicht zu viel. Denn jeder Mensch braucht ein Ziel. Wer zu schnell nach oben wollt, der fühlt tief. Dieses Leben ist kein Spiel, versprich sie davon nicht zu viel. Denn jeder Mensch braucht ein Ziel. Wer zu schnell nach oben wollt, der fühlt tief. Ich geh hier mit meinem Weg, weil es mir liegt. Unser Album muss fertig werden, das wird hier unser Sieg. Schreiben das Wochenende durch mit ganzem Elan. Wir hoffen, dass wir hiernach was gedreht haben. Auch wenn wir uns manchmal fragen, wieso wir das machen. Aber ich bin mir sicher, hiermit werden wir was schaffen. Denn wir haben Hoffnung, ihr habt uns Hoffnung gegeben. Bald wird uns bestimmt Gott uns erheben. Dann wird jeder Mensch in Deutschland uns hören. Niemand wird in der Zeit die beiden Jungs stören. Denn wir haben jetzt schon dafür hart gekämpft. Wenn wir beieinander sind, sind wir jeweils ein starker Mensch. So ziehen wir es durch, damit es funktioniert. Auch wenn ich manchmal Sachen nicht kapier, warum die Welt so ist, wie sie ist. Aber ich weiß ganz genau, dass ihr uns bald nie mehr vermisst.